Unsere Kinoliebhaber, die haben uns nicht versetzt heute Morgen, aber eine Sache war klar, wenn wir wie immer donnerstags über die Filme der Woche reden wollen, dann müssen wir nach Locarno schalten, in die Schweiz, denn wer das Kino liebt und wer es einrichten kann, der ist zurzeit dort beim Filmfestival von Locarno, wie zum Beispiel Anke Lewicke. Buongiorno. Guten Morgen. Ein Highlight dieses Festivals ist ja die Piazza Grande, der zentrale Platz, auf dem die Filme Open Air gezeigt werden. Sie haben dort die Europapremiere gesehen des neuesten Jason Bourne, der heute bei uns in die Kinos kommt. Matt Damon einmal mehr in Action. Hat er gezündet beim Publikum? Naja, es war eine seltsame Vorführung. Also es gab so eine große Vorfreude, weil alle Teile bisher hier gezeigt wurden. Und dann hat man ja auf der Piazza, da waren 7400 Leute auch schon so immer seinen Stammplatz. Ich sitze da immer neben zwei älteren, fein gekleideten Italienerinnen. Die geben mir immer auch was aus ihrem Picknickkorb ab, auch ein Glas Prosecco. Und dann, wenn man so einen Film sieht, dann hofft man ja immer auf das große Gemeinschaftserlebnis. Aber ich hatte eher das Gefühl, am Ende ist so jeder so ein bisschen mit sich selbst da allein, weil weder der Held noch der Film oder die Bilder konnten uns so miteinander verbinden. Man muss sich den Film vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie eine Fahrt in einem Hochgeschwindigkeitszug mit 800 Stundenkilometern. Mhm. Sie sagen Prosecco, fein gekleidete Damen. Funktioniert der Film vielleicht besser mit, ich sag mal, Popcorn und einer Pappschachtel Bier im Kino? Ich glaube eigentlich nicht. Also man freut sich ja immer auf diese Filme, weil die so ein bisschen so eine andere Action haben. Jason Bourne steht ja so für effiziente, sachliche Verfolgungsjagden, auch für Faustkämpfe, die möglichst dokumentarisch sind, wo man eben spürt, das ist alles noch im Bereich des Möglichen. Aber dieser neue Film hat eigentlich so politisch ganz interessante Hintergründe. Es geht um den griechischen Zusammenbruch, den wirtschaftlichen. Es geht auch um den Überwachungsstaat Amerika, darum, dass immer wieder Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Aber das alles bleibt nur Kulisse. Und jetzt könnte man sagen, boah, ja, dieser Film ist atemberaubend zusammengeschnitten. So mehrere Bewegungen werden eben immer zu einer großen ineinander montiert. Aber zu viel Geschwindigkeit kann dann auch wieder zu Stillstand führen. Und genau das ist passiert.